Erster hört, was Jahwe zu euch sagt, ihr Leute von Israel. Zweiter Jahwe sagt, macht es nicht wie die anderen Völker. Habt keine Angst vor Zeichen am Himmel. Die anderen Völker haben Angst davor. Dritter, die Regeln der Völker sind Götzen. Man schnitzt sie aus Holz aus dem Wald. Künstler machen sie mit einem Messer. Vierter, man schmückt sie mit Silber und Gold. Man befestigt sie mit Nägeln und Hämmern. So fallen sie nicht um. Fünfter, sie sind wie eine Vogelscheuche auf dem Feld. Sie können nicht sprechen. Man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Habt keine Angst vor ihnen. Sie können euch nicht schaden. Sie können euch auch kein Glück bringen. Sechster, niemand ist wie du, Jahwe. Du bist groß. Dein Name ist groß wegen deiner Macht. Siebter, alle Völker sollen dich fürchten, König der Völker. Das ist richtig. Niemand ist wie du unter allen Völkern. Achter, alle Götzen sind dumm und töricht. Ihre Lehre ist nur Holz. Neunter, man bringt Silber aus Tarsis und Gold aus Afas. Künstler und Schmelzer machen die Götzen. Ihre Kleider sind aus blauem und rotem Stoff. Kluge Handwerker machen alles. Zehnter, Jahwe ist der wahre Gott. Er ist der lebendige Gott und ewige König. Die Erde zittert vor seinem Zorn. Die Völker können seinen Zorn nicht ertragen. Elfter sagt zu ihnen, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, werden verschwinden. Sie werden von der Erde und unter dem Himmel weg sein. Zwölfter, Gott hat die Erde mit seiner Kraft gemacht. Er hat die Welt mit seiner Weisheit gegründet. Er hat den Himmel mit seinem Wissen ausgebreitet. Dreizehnter, wenn Gott donnert, rauscht Wasser am Himmel. Er lässt Wolken vom Ende der Erde aufsteigen. Er macht Blitze für den Regen. Er lässt den Wind aus seinen Kammern. Vierzehnter, jeder Mensch ist erstaunt und versteht es nicht. Jeder Schmelzer muss sich schämen für seine Götzen. Seine Götzen sind falsch. Es ist kein Leben in ihnen. Fünfzehnter, die Götzen sind wertlos. Sie sind ein Spott. Wenn Gott sie bestraft, sind sie weg. Sechzehnter, der Gott Jakobs ist nicht wie diese Götzen. Er hat alles gemacht. Israel ist sein besonderes Volk. Sein Name ist Jahwe der Heerscharen. Siebzehnter, sammle deine Sachen vom Boden auf. Du bist in Gefahr und wirst belagert. Achtzehnter, Jahwe sagt, ich werde die Menschen aus diesem Land werfen. Ich werde ihnen große Not bringen. So werden sie für ihre Taten bezahlen. Neunzehnter, weh mir wegen meiner Wunde. Mein Schlag ist nicht heilbar. Ich dachte, wenn das mein Leid ist, werde ich es ertragen. Zwanzigster, mein Zelt ist kaputt. Alle Zeltseile sind gerissen. Meine Söhne sind weg. Niemand ist da, der mein Zelt aufbaut. Niemand befestigt meine Zeltplanen. 21. Die Hirten waren dumm. Sie fragten nicht nach Jahwe. Darum hatten sie keinen Erfolg. Ihre ganze Herde lief weg. 22. Hört. Ein Geräusch kommt. Ein lautes Geräusch kommt aus dem Norden. Es wird die Städte Judas zerstören. Sie werden ein Ort für Schakale sein. 23. Ich weiß, Jahwe. Der Mensch bestimmt sein Schicksal nicht. Ein Mensch kann seine Schritte nicht lenken. 24. Bestrafe mich, Jahwe, aber nur wenig. Bestrafe mich nicht in deinem Zorn. Sonst machst du mich kaputt. 25. Lass deinen Zorn über die Völker kommen. Sie wollen nichts von dir wissen. Sie rufen deinen Namen nicht an. Sie haben Jakob zerstört. Sie haben sein Land verwüstet.